Ja, hallo. Ich befinde mich in der Glashalle der Messe. Die Sonne scheint. Und zu Gast habe ich Nora Wicke mit dem Roman Vierstromland, der im März 2014, also gerade eben, im Müri und Salzmann Verlag erschienen ist. Und Frau Wicke, ich wollte zuerst mal dich bitten, die Handlung vielleicht für unsere Hörer kurz zu umreißen. Also ich weiß, die Handlung ist recht komplex, sie ziemlich verzweigt, also, aber vielleicht kannst du ja trotzdem kurz ein paar Worte sagen. Also, vielen Dank erstmal für die Einladung zum Interview. Genau, die Handlung ist ziemlich verzweigt, aber eigentlich habe ich schon so eine ganz gute Zusammenfassung mir so zurechtgelegt. Also, es geht um Elisa, die Hauptperson, die zum Beginn des Buches ungefähr 16 Jahre alt ist oder zum Beginn ihrer Reise ungefähr 16 Jahre alt ist. Die wächst in Serbien bei ihren Großeltern auf und weiß aber schon von Anfang an, dass sie noch Geschwister hat, die aber nicht bei ihr leben und dass sie auch Eltern natürlich hat, die auch nicht bei ihr leben. Und eben als sie 16 ist, beschließt sie sich auf die Suche zu machen nach ihren Familienmitgliedern. Und der Roman ist letzten Endes so verzweigt, weil diese Familienmitglieder eben nicht an einem Ort wohnen, sondern an ganz verschiedenen Orten in Europa. Also die Mutter wohnt in Paris, ihre Schwester wohnt in Amsterdam, die Brüder leben mit dem Vater eigentlich in Rumänien, wechseln dann aber auch ihre Orte, an denen sie leben, und so reist sie eigentlich diesen Familienmitgliedern hinterher und findet immer mehr Teile ihrer Geschichte zusammen. Und der Roman ist eben eigentlich nicht so stringent erzählt, sondern dadurch, dass die Verwandtschaftsverhältnisse so kompliziert sind, spiegelt sich das auch formal im Roman wider. Also sie sammelt die ja nicht auf, wie man irgendwie liegen gelassenes aufsammelt, sondern sie findet immer mehr Bruchstücke sozusagen, die sich nicht immer sofort auch logisch zusammensetzen, sondern erst im Laufe des Buches gut zueinander finden. Der Roman, der spielt ja in ziemlich vielen verschiedenen Ländern, also in Serbien, Rumänien, in den Niederlanden, in Frankreich, in Berlin. Das ist eigentlich so eine Art neuer Romantypus, der Roman, der die Leute emigrieren. Also ich muss da an den Roman von Theresia Mora von letztem Jahr denken, also dass das vielleicht so ein neuer Typ Roman ist, der oder... Na, vielleicht bedingt sich das einfach so durch die Lebensbedingungen oder durch so eine allgemein größer stattfindende Bewegung von Menschen über Grenzen hinweg. Also dass Migration ja was ist, was es natürlich schon ganz lange gibt, aber was vielleicht jetzt viel mehr im Fokus ist und wo wir jetzt oder ich auch dadurch, dass ich in Berlin lebe, viel stärker damit in Berührung komme und die Lebensgeschichten, die damit verbunden sind, halt was ist, was mich auf jeden Fall sehr interessiert und was ich immer auch verfolge bei Menschen, die ich kennenlerne. Oder ich glaube, dass sich das schon einfach widerspiegelt sozusagen. Das ist ein sehr präsentes Thema vielleicht. Also ich meine, der Roman ist ja auch in dem Sinne jetzt nicht autobiografisch oder ein realistischer, total realistischer Roman. Es ist schon Literatur, es ist Fiktion, es ist vielleicht so eine Art psychologischer Realismus. Also ja, als nächstes wollte ich dich vielleicht bitten, einen kurzen Abschnitt aus dem Roman vorzulesen. Also relativ vom Anfang möglicherweise. Ja, ich lese von Seite 6 das erste Kapitel sozusagen oder die ersten. Also der Roman ist untergliedert in viele kleine Teile und ich lese die ersten drei Teile vor. 1. Das waren doch auch meine Großeltern. Das war mein Großvater, der ganz ruhig auf dem Schemel saß, den er sonst zum Melken der beiden Ziegen verwendete. Die warmen Stunden beim Erwarten des weißen Zickleins. Das war die Milch, die er mir gab, mit einem Schluck Kaffee am Morgen ganz früh. Der Großvater hat ihn schwarz getrunken. Ich habe das nicht vergessen, ich will das auch nicht vergessen. Die Großmutter sagte, wir haben alles für dich getan, Mädchen. Ich sagte, ich weiß. Ich wusste um den Rahmen, die Umstände, wie man sagt, und dass unter diesen Umständen das Bestmögliche versucht wurde. Mehr war nicht drin, sagte die Großmutter. Wir hatten schließlich auch unser eigenes Leben zu leben. Wir haben Dinge erlebt, von denen du nichts ahnst. Wir haben dich gern aufgenommen, aber es hat alles seine Grenzen, Elisa. Jetzt ist es eine, höre ich die Mutter in der Ferne sagen, jetzt ist es eine, die zurückblickt, die zweifelt, die von oben herabschaut. Es steht dir nicht zu, höre ich die Großmutter sagen, sie hat kein Recht dazu, höre ich, aber ich kann, ja, ich kann mich darüber hinwegsetzen. Ich bin weit genug entfernt, ich bin weit weg von unserem Dorf. 2. Ob trotzdem noch Fragen gestellt werden können? Ob ich Fragen stellen kann an meine Großeltern, die meine Ersatzeltern sind, die alte, faltige Leute geworden sind, Pflegeeltern, die mich bereitwillig aufnahmen, denen ich aber sicher nicht geheuer war, weil sie so wenig von mir wussten. Ob Fragen gestellt werden können oder wie lange noch überhaupt die Möglichkeit besteht, ich weiß es nicht. Inzwischen weiß ich aber, wie schnell ein Mensch verschwinden kann, aus seiner Wohnung, seiner Straße, seiner Stadt. Auch wenn auf einem Stück Wiese dann noch ein Stein steht, weg ist er, schon wieder weg. 3. Frankreich, September 2001. Lieber Agnes, ich sitze im Zug, unter mir zieht die Erde, neben mir ziehen die Bäume, Licht, in meinen Händen die Wasserflasche und Schatten. Ich sitze im Zug und ich trinke, trinke, trinke. Auf dem Bahnhofsvorplatz einer kleinen Stadt steht ein Brunnen. Ich muss den Zug wechseln, ich drehe Zigaretten zu schnell, die Krümel fallen, ich zünde sie mir an. Das Licht ist sehr hell, die halbe Zigarette werfe ich weg. Ich nehme das Wasser in beide Hände und kühle mein Gesicht. Ich renne zurück zum Gleis. Du gehst deinen Weg, ich meinen Weg. Ich lasse mich fallen, ich komme an, heute oder morgen vielleicht. Ich schreibe, deine Elisa. Ja, das war ein Ausschnitt aus Vierstromland, Nora Wicke. Als nächstes wollte ich eine Frage stellen zur Entstehungszeit des Romans. Der Roman ist aber in einem längeren Zeitraum entstanden. Also ich glaube mich zu erinnern, dass 2009 vielleicht erste Anfänge des Romans oder 2010. Also jedenfalls wollte ich fragen, also war es sehr schwer, dann den Sachen aus dem Roman herauszukürzen, also tut einem das dann im Herzen weh oder wird das dann so ein natürlicher Prozess des Herauskürzens und neue Dinge zuzufügen vielleicht, also oder tut es dir auch leid, dass du Dinge rauskürzen musstest, die du gerne drin gehabt hättest, oder? Also in Wirklichkeit ist es so, dass ich schon 2007 damit angefangen habe, aber wirklich nur die ersten Anfänge, so die erste Seite und erstmal ausprobiert und überhaupt nicht wusste, ob das ein Roman werden sollte oder ob das vielleicht eine Geschichte wird oder ob das vielleicht gar nichts wird. Also dann wirklich die ganz ersten Anfänge. Und ich habe dann später angefangen, mir auch zuzutrauen, dass das was Längeres wird oder habe das dann irgendwann herausgefunden, dass das vielleicht länger werden sollte und kann. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass das auch meine Diplomarbeit wird, also meine Abschlussarbeit meines Studiums in Hildesheim. Und dann war das ja erstmal vor allem ein Sammeln. Also am Anfang ist es ja so, dass vor allem Sachen dazukommen und ich viel geschrieben habe und geschrieben und geschrieben und dann aber auch wieder immer längere Pausen gemacht habe und mir den Text dann immer wieder angeguckt habe. Also ich glaube, als ich so bei 60 Seiten war, habe ich dann angefangen, mir immer das auszudrucken und dann das zu lesen und da schon Sachen rauszunehmen oder zu wissen, hier muss noch was dazukommen. Aber schwer gefallen ist mir das eigentlich nicht. Also ich fand das immer eher befreiend, wenn was weg war, wo ich schon gemerkt habe, dass das vielleicht nicht so gut ist oder dass das nicht so gut passt oder dass die Form da nicht stimmt oder so. Und auch was Neues dazu zu schreiben, war für mich auch immer was Positives, um tiefer in eine Situation reinzukommen oder tiefer in die Innensichten reingelangen zu können, oder in die Innensicht der Hauptperson. Und das Streichen, ich glaube schon, dass das am Anfang schmerzhaft ist, aber dass man, wenn das dann raus ist und man merkt, wie gut das den Text tut, dass es raus ist, dass es dann ganz schnell wie wieder vergessen ist, dass das überhaupt je drin gewesen ist. Also ich glaube, bei manchen Textstellen tat es mir schon leid, die rauszunehmen, aber ich könnte jetzt überhaupt gar nicht mehr sagen, was das überhaupt für Textstellen waren oder so, weil es so selbstverständlich geworden ist, dass sie nicht mehr da sind und eben andere dafür auch dazukommen konnten, was auch schön ist. Und das ist am Ende schon ein natürlicher Prozess, auch indem ich den Text dann immer wieder laut gelesen habe, zu merken, ah, hier wird es jetzt vielleicht auch öde oder auch mal langweilig oder so, und das will ich ja nicht. Also und deswegen. Also für mich wurde es nicht langweilig, mir hat der Roman sehr gefallen, also auch die Sprache des Romans. Die ist mir sehr gut ins Ohr gegangen und nach einer Weile hatte ich dann auch immer so das Gefühl, dass man die Sprache des Romans so ein bisschen verinnerlicht hat, dass man dann halt diese Sprache auch so ein bisschen im Kopf drin hat und sie also wirklich so auf einen einwirkt. Und ja, also ich wollte fragen, ob du ob du an dieser Sprache da, wie du dazu gekommen bist, zu dieser Sprache des Romans, also ob du daran sehr lange gefeilt hast, ob du das ja Schreiben studiert in Hildesheim, ob dich das da sehr, dir da sehr geholfen hat, oder also die Protagonistin des Romans Elisa, die findet ja einen Zugang zur deutschen Sprache, indem sie Theatermonologe vor dem Spiegel aufsagt und sich dann so in einen Flow des Textes da hineinversetzt. Also, wie war das bei dir, falls man das so sagen kann? Naja, ich finde, manchmal denke ich, dass die Sprache einfach in mir drin ist, also dass ich gar nicht so viel selber aktiv dafür tun kann oder muss. Aber dass natürlich trotzdem sie trotzdem irgendwie dieser Ton vielleicht so entstanden. Und ich glaube, dass das auch, also ich glaube, dass ich schon früh, also als Kind viel von Büchern, also schon viel selber gelesen habe und immer von Büchern eigentlich umgeben war. Und dass dann später ich angefangen habe, selber zu schreiben und da eigentlich auch viel ausprobiert habe und mich auch viel beschäftigt habe mit so experimentellerer Literatur. Also dass mich das irgendwie schnell gelangweilt hat, dieses konventionell Erzählte, und dass aber aus der Mischung eigentlich der konventionellen Erzählungen und dieser experimentellen, eher sich in Österreich angesiedelten Formen, dass sich das so schon, mich das stark beeinflusst hat. Ingeborg Bachmann vielleicht, oder? Na, eigentlich ist es eher so diese Wiener, wie Friederike Mayröcker oder Ernst Jandl, die mir so einen Aha-Effekt gebracht haben. Oder auch die dann bei Suhrkamp, jetzt gar nicht Wiener, aber die so jemand wie Reinhard Götz oder so, dass ich dann dieses Literaturentdeckungserlebnis, dass man, was es für Möglichkeiten gibt, überhaupt zu erzählen. Und dann habe ich als Jugendliche eigentlich schon schnell angefangen, das zu wissen, dass ich das mit dem Schreiben, dass mir das auf jeden Fall wichtig ist. Und dass es vielleicht auch was ist, was ich auch kann. Also, dass ich mir darin nie so... Also, ich wusste immer, dass es zu mir... Also, nicht immer, aber so ab 16 vielleicht, dass es irgendwie zu mir gehört, und habe mich dann auch darum bemüht, das weiterzuentwickeln, indem ich in so Schreibwerkstätten gegangen bin für Jugendliche. Da einfach immer wieder Sachen ausprobiert habe, eigentlich auch so lyrische Sachen, die jetzt nicht besonders wertvoll waren, aber doch für mich so hin zu meiner Sprache so wichtige Entwicklungsschritte sind. Und ich war wirklich tatsächlich auch als Jugendliche sehr viel im Theater, weil ich da so eine günstige Karte hatte von dieser, weil die Schreibwerkstatt auch im Theater stattfand, und dann konnte man für 2 Euro halt alle Theatervorstellungen angucken, die man wollte, und ich habe mir wirklich da sehr, sehr viel angeschaut. Ja, und dieses Spektrum wurde letzten Endes immer breiter, und meine Sprache hat sich vielleicht immer mehr gefunden, auch aus so einem inneren Rhythmus raus und dem, was mir gefallen hat. Ja, und letzten Endes so einem eigenen Beat oder so, wie man selber durchs Leben auch geht und wie man die Sachen wahrnimmt, das kommt ja da auch noch mit dazu. Also, und Hildesheim war für mich halt eher ein Ort, wo ich das fortführen konnte in einem geschützten Rahmen. Also ich glaube, das hat mich nicht so dolle geprägt, was ich dort gelernt habe, aber diesen geschützten Rahmen über ein paar Jahre zu haben und da schreiben zu können, unter einem Label Student zu sein, das ist, glaube ich, das, was ich da sehr beruhigend fand. Und auch zu wissen, dass meine Abschlussarbeit eben eine kreative Arbeit sein wird, da gab es dann schon so einen Fokus drauf, dass ich wusste, ja, irgendwas muss ich dann haben, was ich da machen kann und will. Ja, apropos Hildesheim, der Ort wurde ja vor kurzem in der Presse auch ein bisschen bekannter mal wieder. Sehr schöner Ort übrigens, Hildesheim, durch die von Florian Kessler in der Zeit, glaube ich, angestoßene Debatte über die deutsche Gegenwartsliteratur, insbesondere über die, also er hat auch ein bisschen rumgehackt auf der sozialen Herkunft der Literaturstudenten, also unter dem Titel Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn, hat er so ein bisschen angedeutet, dass die Literatur doch von einer sehr elitären Schicht wohlhabender Literaturstudenten vielleicht zu sehr geprägt wird, oder dass diese Studenten einen vielleicht zu großen Einfluss auf das haben, was am Markt dann platziert wird. Also die Debatte hat sich dann von diesem Anfang sehr stark also weiterentwickelt und ist auch davon ein bisschen weggegangen, von dieser reinen Debatte über die Herkunft hin zu so einer überhaupt eine Fragestellung, die überhaupt die Produktionsbedingungen von Literatur in Deutschland betreffen. Also ich wollte dazu fragen, was du jetzt als Hildesheimer Absolventin, ob du da vielleicht einen besonderen Blick drauf hast auf diesen Diskurs. Also ich habe den auf jeden Fall interessiert, beobachtet, ohne jetzt alles gelesen zu haben, aber schon habe ich die Entwicklung da so ein bisschen verfolgt und fand auch den Ansatz von Florian gar nicht so schlecht, das mal auch so ein bisschen soziologischer zu betrachten, was da passiert und unter welchen Bedingungen Literatur gemacht wird. Aber ich finde, dass man in Hildesheim sich da in einen sehr starken Kosmos bewegt. Also man kann tatsächlich das Gefühl haben, dass das so ist, dass die Literatur sich aus so zusammensetzt, wie er das beschreibt. Aber ich glaube, dass das eben nur so ein Bruchteil der Wirklichkeit ist. Und dass es in dem Text auch vor allem um Leute geht, die in großen Verlagen jetzt ihre Debüts oder ihre zweiten Bücher veröffentlicht haben. Und das ist halt eigentlich auch klar, dreht sich da viel im Kreis und es macht viel aus, wenn Leute da hinkommen, die so einen bürgerlichen Hintergrund haben, finanziell abgesichert sind und eine ganz andere Unterstützung haben. Aber es kommen eben auch die Leute, die diese Unterstützung überhaupt nicht haben und die von aus sich heraus daran gearbeitet haben, dass sie da in Hildesheim studieren können. Und ich glaube, mich haben diese Positionen immer viel mehr interessiert. Und ich finde auch, dass das eine sehr westdeutsche Debatte ist. Also dieses ostdeutsche oder meine ostdeutsche Herkunft mir da in diesem Zuge auch bewusster geworden ist, dass ich gar nicht so klar sagen kann, was haben meine Eltern vielleicht, die sind nicht nur Akademiker oder nur bürgerlich, sondern sie haben auch das und das gearbeitet und gemacht. Und sie haben mir auch ganz andere Sachen mitgegeben, nämlich oder dieses DDR-System, dass Zugang zu Kultur und auch zu Hochkultur eigentlich ein selbstverständlicher ist, der nicht unbedingt bedeutet, dass andere davon ausgeschlossen werden können müssen. Und dass dieses ganz Klassische, dass der Arbeiter an die Literatur herangeführt werden soll und selber schreiben soll, was vielleicht nicht aufgegangen ist oder was auch eine sehr aufgesetzte Idee war, aber mich hat das trotzdem irgendwie begleitet, dass für mich das wichtig ist, dass sich das mischt und ich glaube, dass die deutsche Literatur nicht so einseitig ist, wie er das darstellt und dass viele sich auch davon sehr angegriffen gefühlt haben, weil sie entweder Arztsöhne sind und nicht auf das reduziert werden möchten oder weil sie überhaupt nicht vorkommen in der Debatte, aber trotzdem gute Literatur machen, die in kleinen Verlagen veröffentlicht wird oder aber auch in großen, aber die, also wo das nicht, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben und ja. Ja, die Debatte wurde auch teilweise ein bisschen verkürzt und auch sehr polemisch geführt. Vielleicht kann man da auch das mit mehr Gelassenheit einfach betrachten, halt also solchen universellen Aussagen über die deutsche Literatur muss ja auch notwendigerweise etwas Verkürzendes anhaften. Ja. Also ja, hast du noch ein letztes Wort an unsere Leser, an unsere Hörer, an deine ja, Leser? Ja, vielleicht werden es Leser. Ja, ich glaube, ich würde mich einfach freuen, dass diese, also ich habe ja eben in einem kleineren Verlag aus Österreich veröffentlicht, wenn jetzt nochmal bezogen auf die Literaturdebatte, wenn das eben gesehen wird, wie vielfältig eigentlich die deutsche Literatur ist und wie schön das ist, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, wie viele Formen und Formate existieren und dass nicht alles nur sich auf einen deutschen Roman von Mitte 20-Jährigen bezieht, sondern so unterschiedliche Sachen jedes Frühjahr und jeden Herbst und zwischendurch gedruckt werden, dass es so lohnt, da mit einem offenen Blick durchzugehen. Ja, und ich freue mich sehr über mein Buch und empfehle es gerne den Hörern und Hörerinnen. Ja, das Buch Vierstromland von Nora Wicke im Müri und Salzmann Verlag. Ihr könnt es auch in Leipzig käuflich erwerben, denke ich. Also ich glaube, in der Buchhandlung El Libro in der Bornerschen Straße hatte ich es mal im Schaufenster stehen sehen. Ist ja auch eine nette kleine Buchhandlung. Ansonsten bedanke ich mich für das Gespräch bei Nora Wicke und gebe zurück ins Funkhaus. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich.